Hügel und Felsen ziehen vorbei. Papa fährt seit Stunden auf der Autobahn geradeaus, Mama blättert auf dem Beifahrersitz in einem dicken Reiseführer. Auf dem Rücksitz versucht Emilia zu verstehen, was Alice erlebt, nachdem sie durch ein wundersames Loch in der Erde gefallen ist. Sie dreht die Lautstärke ihrer Kopfhörer so hoch, wie es geht, doch vergebens. Das Hörspiel wird durch das monotone Brummen des Motors und das Wispern ihrer Eltern übertönt. Emilia blickt auf die bergige Wildnis, die sich entlang der Straße erstreckt, und stellt sich vor, dass es dort draußen Löcher gibt, durch die man in andere Welten geraten kann. Verdammtes Arschloch! Brüllt Mama plötzlich und knallt das schwere Buch vor sich auf das Armaturenbrett. Papa hält den Blick stur auf die Straße gerichtet, verzieht keine Miene seiner Hände und klammert das Lenkrad. Hörst du mir überhaupt zu? Schreit Mama und schlägt mit der flachen Hand gegen Papas Schulter. Einmal, zweimal, das Auto zieht leicht nach links, bevor er es wieder unter Kontrolle bringt. Er sagt nichts, reagiert nicht, als wäre Mama Luft für ihn. Lass mich raus, hörst du? Lass mich hier raus! Mama schnallt sich ab, der Gurt saust zurück, dann reißt sie die Tür auf und der Fahrtwind braust herein. Sie setzt einen Fuß hinaus, als wollte sie sich aus dem fahrenden Auto stürzen. Papa bremst abrupt. Emilia kippt nach rechts, wird in den Gurt gedrückt und ihre Kopfhörer fallen herunter. Die Reifen quietschen und das Auto kommt auf dem Seitenstreifen. Ohne ein Wort knallt Mama die Beifahrertür hinter sich zu und rennt los. Emilia sieht ihr nach, wie sie über die Leitplanke klettert. Mama! Schreit Emilia. Während Papa regungslos sitzen bleibt und weiter geradeaus starrt, öffnet sie die Tür und läuft Mama hinterher. Als Emilia es mit aller Kraft über die Leitplanke geschafft hat, ist Mama ihr schon weit voraus. Ihre Gestalt wird immer kleiner, bis sie schließlich zwischen den Felsen verschwindet. Emilias Herz klopft wild. Was, wenn Mama springt? Was, wenn sie sich von einem dieser riesigen Felsen in die Tiefe stürzt? Emilia hat solche Angst, eine alles verschlingende Angst, dass Mama gleich einfach weg ist. Für immer. Ihre Beine brennen. Sie stolpert, schürft sich die Knie auf, aber sie läuft weiter. Sie schreit immer wieder nach ihr, kann Mama aber nirgends sehen. Auf einmal hockt sie vor ihr. Emilia bleibt stehen und braucht einen Moment, um zu begreifen, was Mama tut. Sie hockt da und pinkelt. Emilia starrt sie an, erleichtert und verwirrt zugleich. Was glotzt du so? Faucht Mama und verengt ihre Augen zu schmalen Schlitzen. Sie steht auf, zieht ihre Hose hoch und wirft Emilia einen kalten Blick zu, als wäre sie die Schuldige an all dem. Dann geht sie langsam zum Auto zurück, neben dem Papa steht und die Landschaft fotografiert. Mama steigt wieder ein und Papa setzt sich zurück ans Steuer. Emilia rührt sich nicht. Wie eingefroren sieht sie ihren Eltern nach. Sie fühlt sich plötzlich seltsam leer. Als in der Ferne ein Kaninchen vorbeihoppelt, folgt Emilia ihm, ohne zu zögern.